Und jetzt geht's weiter im Programm. Mit Guten Tag, kleines Schweinchen. Die Geschichte, wie der kleine Tiger eines Tages nicht mehr nach Hause kam. Einmal traf der kleine Tiger das kleine Schweinchen und sagte: Guten Tag, kleines Schweinchen. Wo gehst du denn hin, Tiger? Fragte das kleine Schweinchen. In den Wald Pilze holen, sagte der kleine Tiger. Denn heute Abend gibt es geschmorte Morchelpilze in pikanter Pfeffertunke. Der Bär kocht. Oh, in den Wald, rief das kleine Schweinchen. Ungefähr genau dorthin wollte ich auch. Darf ich mich denn ein wenig anschließen? Und es lief neben dem kleinen Tiger her in den Wald. Als sie im Wald waren, wollte der kleine Tiger anfangen, Pilze zu sammeln. Da rief das kleine Schweinchen: Ach, lass uns doch erst ein wenig herumtoben. Hier ist es so schön, unheimlich. Und es rannte davon, versteckte sich hinter einem Baum und rief: Such mich, jag mich, fang mich doch mal. Der kleine Tiger stellte den Korb für die Pilze ins Gras und rannte hinter dem kleinen Schweinchen her, bis er es gefunden und gefangen hatte. Jetzt bist du dran, rief das kleine Schweinchen. Jetzt muss ich dich suchen, fangen. Der kleine Tiger rannte davon, versteckte sich, bis das kleine Schweinchen ihn gefangen hatte. Und so ging das immer hin und her, den ganzen lieben langen Tag. Wir können gut zusammenspielen, nicht wahr, Tiger? Sagte das kleine Schweinchen. Der Tag war vorbei und keine Pilze im Korb. Heute konnte ich keine Pilze bringen, sagte der kleine Tiger zu Haus, denn ich hatte keine Zeit. Zuerst traf ich das kleine Schweinchen und dann waren wir im Wald. Im Wald mussten wir ein wenig toben, aber dann war es schon dunkel und ich konnte die Pilze nicht mehr sehen. Nicht gesehen, nicht gefunden. Da kochte der kleine Bär wieder Blumenkohl aus dem Garten, Bratkartoffeln von gestern aufgewärmt und keine Zeit für die Nachspeise. In der Nacht träumte der kleine Tiger vom kleinen Schweinchen. Am nächsten Tag war der kleine Bär an der Reihe. Er sollte zwei kleine Fische fangen, nahm die Angel und ging zum Fluss. Der kleine Tiger sollte die Stube fegen, im Garten Kartoffeln ausgraben, Zwiebelchen schneiden und den Ofen anheizen. Und dann schon mal die Teller auf den Tisch stellen. Ja, er nahm den Besen in die Pfoten, aber da kam das kleine Schweinchen vorbei und rief: Wer geht denn hier mit baden? Ich, rief der kleine Tiger. Ich muss noch schnell meine tolle Badehose suchen. Das kleine Schweinchen konnte tauchen, Kopf unter Wasser. Das ist Kunst, rief der kleine Tiger. Das kann keiner. Der kleine Tiger konnte aber einen Kopfsprung und bald war der Tag wieder vorbei. Wir können doch alles gut zusammen machen, sagte das kleine Schwein. Nicht wahr, Tigerchen? Ausfegen vergessen, Zwiebeln schneiden vergessen, Feuer anmachen vergessen, alles vergessen. Und als der kleine Bär nach Hause kam, zwei Fische gefangen hatte, musste er erst die Stube fegen, dann Kartoffeln aus dem Garten graben, Zwiebeln schneiden, den Ofen anmachen und die Teller zurechtstellen, dann den Fisch braten, die Kartoffeln kochen. Aber der kleine Tiger kam erst so spät nach Haus, dass das Essen schon kalt war. Ich konnte die Stube nicht fegen, sagte der kleine Tiger, weil ich keine Zeit hatte. Zuerst kam Besuch und dann musste ich so lange meine Badehose suchen, weil du sie nicht richtig aufgeräumt hast. Ich kann einen Kopfsprung. Morgen gehe ich wieder in den Wald Pilze holen, aber du fegst die Stube. Und dann schlief er ein. Am nächsten Tag nahm der kleine Tiger den Korb, der kleine Bär nahm den Besen und der Tiger ging los. Aber er machte unterwegs einen kleinen Umweg, damit er unbedingt beim kleinen Schweinchen vorbeikommen musste. Wo gehst du denn hin, Tigerchen? Fragte das kleine Schwein. Vielleicht Pilze holen, sagte der Tiger. Ach, dann komm doch schnell ein wenig herein, ich back dir Kuchen. Während das kleine Schweinchen den Teig machte, wälzte sich der kleine Tiger auf dem schönen Bett herum. Schlabberteig, rief das kleine Schweinchen, ist mein Leib- und Magengericht und klatschte sich einen Batzen in den Mund. Oh, Schlabberteig, rief der kleine Tiger, möchte ich auch. Und so haben sie den Kuchen dann erst gar nicht gebacken, haben den Teig geschlabbert und dann blieb nichts übrig. Danach gab es eine Kissenschlacht. Wir können doch alles gut zusammen machen, nicht wahr, Tigerchen? Sagte das kleine Schwein. Aber der kleine Tiger schlief schon. Am nächsten Tag schliefen sie bis um 11. Heute machen wir uns einen faulen Tag, rief das kleine Schweinchen. Keiner braucht sich unnötig zu bewegen und zu arbeiten. Hol doch schon mal ein Schlemmerfrühstück, wir bleiben den ganzen Tag im Bett. Und nimm die Milchkanne mit. Welche Milchkanne? Fragte der kleine Tiger. Die rote. Der kleine Tiger holte Semmeln beim Schafbock. Und Wurst beim Fuchs. Und Eier beim Huhn. Milch bei der Kuh und Speck bei der Maus. Hoffentlich war sie zu Haus. Da in dem Loch. Ja, die Maus war zu Haus. Eine Stunde zu Fuß unterwegs, da schmerzten die Beine. Schlemmerfrühstück gibt es immer im Bett, rief das kleine Schweinchen. Hol doch schon mal den Tisch. Der Tisch ist eine Kartoffelkiste. Die Kartoffelkiste gehört dem Bauern. Als die Kiste auf dem Bett stand, hatte der kleine Tiger keinen Platz mehr. Das Wichtigste beim guten Essen ist nicht, wo man sitzt, sagte das kleine Schweinchen, sondern ob uns die Speisen munden. Mundet es dir, Tigerchen? Was ist denn munden? Fragte der kleine Tiger. Gut schmecken. Na, das ja. Rate mal, was es zu Mittag gibt, sagte das kleine Schweinchen. Spaghetti-Nudeln mit Tomatenpampe. Und die gibt es bei der Ente. Und nimm die Milchkanne mit. Welche Milchkanne? Fragte der kleine Tiger. Die rote. Spaghetti-Nudeln, ein Pfund in den Korb und Tomatenpampe in die Kanne bis zum Rand voll. Dann in den Topf das Wasser, den Topf auf den Ofen, die Nudeln in den Topf, mit dem Wasser und das Ganze gekocht. Noch etwas Pfeffer und Salz in den Tomatenpapp und fertig ist das Mittagessen. Das alles machte der kleine Tiger. So ging das jeden Tag, heute, morgen, übermorgen. Der kleine Tiger holte Holz und heizte den Ofen, fegte die Stube und besorgte neues Stroh für den Schweinestall, kochte das Essen und das kleine Schweinchen blieb im Bett liegen. »Wann hast du Geburtstag, Tigerchen?« fragte das kleine Schwein. »Mittwoch.« »Und ich im August«, rief das kleine Schweinchen. »Das passt gut zusammen.« »Und was ist deine Lieblingsfarbe?« »Gelb mit Streifen.« »Gelb mit Streifen, Tiger.« »Und mein ist lila. Das passt gut zusammen.« »War alles Quatsch, klar. Wir wissen das.« »Und deine Leibspeise?« »Meine ist alles, was Matsch ist. Tomatenpapp, Schlabberteig, Puddingpampe.« Meine Leibspeise ist Springforelle in Mandelkernbuttersoße mit Semmelnbröseln und Petersilienkartoffeln. Als der kleine Tiger das sagte, fiel ihm der kleine Bär wieder ein. Und er sprang von der Kiste, nahm seinen Korb und rief noch, »Danade, kleines Schweinchen!« Und rannte, hast du ihn nicht gesehen, in den Wald, holte schnell ein paar Pilze und lief, wohl fast schneller als ihn die Beine trugen, nach Haus. Aber der Bär war nicht mehr da. Die Tür verschlossen, dicker Staub auf der Schwelle, das Gras nicht gemäht und die Petersilie verwildert. Und auch das Dach ein wenig beschädigt. Da befiel den kleinen Tiger eine große Angst. Er rannte um das Haus, guckte in jedes Fenster, suchte hinter den Büschen, aber der kleine Bär war weg. Er guckte in Höhlen und Mauselöcher, aber überall war er nicht. Er lief über die Felder und fragte den Fuchs, den Löwen mit der blauen Hose, den Hasen, die Gans mit Hut. Aber sie hatten den kleinen Bären nicht gesehen. Der kleine Tiger dachte, er könnte ja tot sein und lief, solange ihn die Beine trugen. Dann fiel er um, legte sich ins Gras und wollte sterben. Tot für ewig. Keine Lust mehr zu leben. Und eines Tages würde der kleine Bär ihn hier vielleicht finden und würde ihm ein Grabesdenkmal aufstellen müssen, wenn der Bär nicht auch schon genauso tot war. Weil der kleine Tiger den kleinen Bären nicht gefunden hatte, als er ihn suchte. Augen zu und dann tot sein, aus. Der kleine Bär aber hatte damals auf den Tiger gewartet, hatte das Essen gekocht, die Stube gefegt, aber der kleine Tiger war nicht gekommen. Da hatte der kleine Bär den Schlüssel unter die Schaufel gelegt und einen Zettel an die Tür gehängt. Ging dich suchen, Bär. Aber den Zettel hatte der Wind verweht und den Schlüssel hat der kleine Tiger nicht gesucht. Als der kleine Bär den kleinen Tiger lang, lang gesucht hatte, kam er beim Fuchs vorbei. Hast du den Tiger gesehen? Ja, sagte der Fuchs, ging in diese Richtung. In welche Richtung? Fragte der kleine Bär. In diese, sagte der Fuchs. Und der kleine Bär lief in diese Richtung. und er fragte sie alle, die er traf und die den Tiger gesehen hatten. Als er beim kleinen Schweinchen vorbeigekommen war und gefragt hatte, »Hast du den Tiger gesehen?«, sagte es, »Was für ein Tiger? Welchen denn? Ich kenne keinen Tiger.« »War gelogen, klar, wir wissen das.« Und es rief, »Ach, komm doch herein, Bär, ich back dir einen Kuchen.« »Nein, nein«, hatte der kleine Bär gesagt, »ich muss den Tiger suchen. Der Tiger ist mein Freund.« Und er war weitergelaufen. Den Tiger suchen. Der Tiger indes war eingeschlafen und dann wieder aufgewacht. Als er aufwachte, hatte er Hunger und lief schnurgeradeaus nach Haus. Der kleine Bär aber ging den ganzen langen Weg, den der kleine Tiger zuvor gegangen war, und kam am Ende wieder zu Hause an. Da stand der Korb mit den Pilzen und der Schlüssel lag noch unter der Schaufel. Da fing der kleine Bär in der Eile zwei Forellen im Fluss, bereitete ein Festmahl, deckte den Tisch, stellte auch Blumen auf, Nachspeise nicht vergessen. Und als der kleine Tiger nach Haus kam, gab es zuerst einen großen Schmaus. Dann gab es Rabatz mit Budenzauber, Kochlöffel, Geigengefiedel und Besenbass. Kurzum, ab jetzt war in dem kleinen Haus bei den Bäumen dort unten am Fluss wieder alles wie zuvor. Der kleine Bär ging zum Fluss Fische fangen und der kleine Tiger ging in den Wald Pilze holen oder sollte die Stube fegen und den Ofen anmachen. Zwiebelchen schneiden und den Tisch decken. »Ich kann jetzt auch Spaghetti-Nudeln kochen«, sagte der kleine Tiger, »mit Tomatenpapp.« Aber Tomatenpapp schmeckte hier keinem. Einmal kam der Löwe mit der blauen Hose sie besuchen. Er erzählte vom Räuber Johnny Schnapsglas. Er habe ihn noch persönlich gekannt zu dessen Lebzeiten. »Lebt leider nicht mehr«, sagte der Löwe. »Hat die armen Leute bestohlen. Da musste ich ihn fressen. Ordnung muss sein, klar.« »Klar«, sagte der kleine Tiger, »aber wir würden uns vor nichts zu fürchten brauchen. Bei uns ist doch alles in Ordnung, nicht wahr, Bär?« »Hm«, sagte der kleine Bär. Und da hatte er recht.